Tatsächlich hat jemand mal "Du bist meine Muse" zu mir gesagt. Aber eigentlich ist das doch nur ein sauber blasiertes und überkandideltes Schatzi, wenn wir ehrlich sind. Also man kann zumindest rausfinden, ob es das ist. Weil Muse ist ja so ein großes Wort, so dass man unbedingt und dringend diese anhaftende Großwahn-Azi-Lack- und Glitzerschicht davon abkratzen muss, um zu sehen, was bleibt. Das geht auf einem Weg gut, den kenne ich. Dazu müsste man zum Beispiel schrecklich viel fragen. Hey, wow, wie kommt's? Was inspiriert dich an mir? Welche Situation? Oder meinst du gar doch mein Aussehen? Oder? Und der Kontext spielt mit rein. Wie es gemeint ist konkret? Wo der andere drin ist? Ist das Gegenüber kunststudierend oder schreibt und macht Musik? Oder findet einfach, dass ich den Alltag besser mache und man sich was abgucken kann? Eine praktische Muse. Das wäre was. Es wird aber gefälligst nicht danach gefragt. Das sei ein Fauxpas. Der Mensch, insbesondere der Weibliche, soll das hingebungsvoll geehrt annehmen. Zerstört ihr wohl voll im Moment. Ein Tipp, falls dir das passiert, da weißt du sofort, dieses Kompliment ist leider wie eine frische Erdnuss, wo die zweite Nuss drin fehlt, wenn du die Schale zerbrichst. Und die verbleibende Nuss ist eh trocken und schrumpelig und schmeckt gammelig. Wenn es dir dann aber erklärt wird, warum du Musik bist, vielleicht noch mit freudigem Blick, ja, dann ding, ding, ding, nicht weiterlesen und vergiss das davor. Egal, was dann übrig geblieben ist von dem ganzen Muse-Sein, war so eine Art Pappröhre, in der mein Körper Kopf voransteckte, aus der ich dann langsam Richtung Licht rausgekrochen bin. Das ging nur, weil jedes weitere Genervtsein und jeder abfällige Blick hat die Pappe aufgeweicht, das Aalglatte aufgelöst und da konnte ich mich reinkrallen. Ankommen tut erstmal weh. All das Licht und die Dinge auf dem Weg und das Leben, das weitergelaufen ist, ganz viel ohne einen. Ich würde sogar sagen, ich war noch eine Weile drin in der Pappe, als der Musensalbaderer schon weg war. Obwohl auch viele Freunde mal geklopft haben von links und rechts. Die Pappe ist halt dumpf und der Glitzer war eben noch da. Aber immerhin war sie nicht aus Beton, mein lieber Scholli.